Dies ist eine Produktion des Nerd Nerd Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes oder ein Herzchen bei Füt. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Konnichiwa. Sugoi! Als Digimon Savers im deutschen Fernsehen lief, hatte ich sie schon halb auf Japanisch gesehen und war insofern schon vorgewarnt. Wirklich gut ist die Serie nicht und das ändert sich auch in der zweiten Hälfte nicht, die ich dann mit der ersten deutschen Ausstrahlung erleben konnte. Das ist sehr lange her und seitdem hatte ich die Serie nicht mehr gesehen. Beinahe 10 Jahre. Jetzt mit erwachsenen Augen und als Teil des Digimon Rewatchs muss ich sagen, ich hatte die Serie sogar noch wesentlich besser in Erinnerung, als sie tatsächlich ist. Die Figuren sind Klischees. Markus ist ein aufbrausender Schläger ohne sympathische Züge und Thomas ist ein abgehobener Streber. Die meisten Probleme habe ich allerdings mit Yoshino. Sie arbeitet am längsten für DATS. Müsste durch ihren Führerschein die älteste sein. Trotzdem wird sie ständig in den Hintergrund geschrieben und nicht nur sie, sondern auch ihr Digimon, das weiblich gelesen wird, werden von den männlichen Figuren dauernd gerettet. Sie darf rein gar nichts zur Handlung beitragen, wird zur Stichwortgeberin degradiert. Keenan ist in all seinem Sein unlogisch. Aufgezogen von Digimon, die in ganzen Sätzen reden, spricht er selbst nur gebrochen. Die einzige wirklich liebenswürdige Figur ist allein Agumon, der wie immer verfressen und verspielt sein darf. Die Story ist ebenfalls nicht an Klischeehaftigkeit zu übertreffen. DATS soll eigentlich die Übertritte von Digimon in die Menschenwelt eindämmen, wird aber irgendwann in einen Plot gezogen, der aus der tiefsten Hölle der Anime-Trupps kommt. Das passiert, wenn man glaubt, Digimon und NGE mischen zu müssen. Jeder neue Gegner, der wie für Digimon üblich aus dem nächstbesten Ärmel gezogen wird, übertrifft den vorherigen an Eindimensionalität. Sei es der verrückte Wissenschaftler Kurata, die Royal Knights oder Endboss King Drasil. Klischees, wohin man schaut. Dazu das Mysterium um Markus' Vater, das von Sekunde uno vorhersehbar und flach bleibt. Neue Figuren werden ohne Vorbereitung eingeführt, neue Mysterien dürfen sich nicht entwickeln, sondern sind plötzliche aus dem Nichts kommende Probleme, für die es bisher keine Anzeichen gab. Mit interessanten Nebenfiguren kann Digimon Savers zwar schon aufwarten, sie bekommen aber nichts zu tun. Gerade weibliche Charaktere, die etwas zur Handlung beitragen, sucht man fast vergeblich. Die beiden weiblichen DATS-Agentinnen haben zwar ihre eigenen Digimon, diese dürfen aber nicht mal etwas sagen. So konzentriert sich alles auf Markus. Und obwohl jeder um ihn herum kompetenter und qualifizierter ist als er, prügelt er sich gnadenlos durch die Digi-Welt. Lernt nichts dabei und ist am Ende der gleiche stumpfe Brutalo wie zu Beginn der Serie. Die Animation der Serie ist unterdurchschnittlich. Hintergründe im DATS-HQ sehen aus wie vorgerenderte Videospiel-Backgrounds. Einzig das Detail ist interessant, dass die Digimon oft dickere Outlines haben. Das lässt sie etwas fremdartiger wirken. Als kämen sie tatsächlich aus einer anderen Welt. Digimon war nie die Serie, die mit tiefgreifenden Charakterstudien aufwarten konnte. Von Digimon Adventure mal abgesehen, wo zumindest die Gruppendynamik der Digi-Ritter immer wieder schön durcheinander gewirbelt wird. Das Team in Digimon Savers sind 4 Leute, bei denen man sich nicht sicher ist, warum die sich eigentlich mögen. Vermutlich sind sie auch nur Arbeitskollegen, aber selbst dafür sind sie einander zu unsympathisch. Savers setzt den Trend fort, den Frontier schon anfing. Eindimensionale Figuren, peinlicher Umgang mit den weiblichen Figuren, mehr Gegner als man zählen kann und so weiter. Schade, dass das Franchise nie zu dem Spaß zurückkehren konnte, den es noch in den ersten 3 Staffeln gemacht hat. This is the worst. Sayonara.